Das wird seinen Grund haben, ich sage den Grund ganz banal, ja, das System, das seit Bretton Woods, seit IWF, seit eben der Nachkriegsregelung, es sei freier Welthandel, einschließlich der Meistbegünstigungsklauseln und so Sachen, das System, das da errichtet worden ist, hat seine Wirkung getan. Es gibt nicht nur eine Konkurrenz, und das hat es vielleicht auch vorher nicht so reingegeben, aber es gibt schon längst nicht mehr sowas wie eine nationale Reichtumsquelle, dadurch, dass Kapital und Arbeit zusammenwirken, mit ein bisschen unterschiedlichen Vorzeichen, mit ein bisschen sehr gegensätzlichen Ergebnissen und Mitteln, ja, sondern es ist, als ob im Weltmarkt, im auswärtigen Reichtum, eine zweite Quelle deutschen Reichtums vorläge. Insofern ist das Gerede, die Bewältigung der Schwierigkeiten der deutschen Nation heute ist eine Frage, wie wir die Herausforderung der Globalisierung bestehen. Nichts weiter als der Wille einer Nation zur internationalen Konkurrenz. Natürlich wird die erstmal von den Geschäftsleuten bestritten, um ihre Gewinne, um ihre Geschäftserfolge, Export, Import, Kapital, Anlage, daheim, auswärts und überall, freier Zugang zu allen Märkten, und Märkte sind immer eine Konkurrenzveranstaltung. Auf welche gewinnbringenden Güter habe ich Zugriff? Es sind Waren und nicht einfach Gebrauchswerte, Bananen. Es geht ums Geld. Und es geht zweitens nicht um das Geld der privaten Wirtschaftsbetreiber, der Kapitalisten oder der Unternehmer, wie man sich auch schimpfen mag, allein, sondern es geht zusammenfassend um einen kollektiven Reichtum, den der Nation. Und der ist präsentiert in der Gültigkeit und in dem Quantum deutschen Geldes, das international Anwendung findet. Das nützlich ist als Besitz von Privatleuten genauso wie von institutionellen Anlegern, wie von der Staatskasse höchstpersönlich. Der Staatsschatz, sowas gibt es wirklich, das sind die Devisenreserven, die sichern den ganzen auswärtigen Handel ab. Die repräsentieren die Zahlungsfähigkeit und die Kreditwürdigkeit der Nation, und in ihnen liegt auch das Ziel der internationalen, also nicht der von Privatgeschäftsleuten, der internationalen Konkurrenz. Das ist alles, was in Deutschland heute nicht oder nicht genügend läuft, eine Frage des Bestehens dieser Herausforderung ist. Das soll mit Punkt 2 fortgesetzt werden. Ich sage, wer bei allem, was hier nicht so richtig läuft, gleich drauf verfällt, und das ist eine Frage, wie wir uns auf dem Weltmarkt bewähren, der weiß, was er sagt, der bekennt sich dazu, dass die Internationalisierung aller Geschäfte sein eigenes Werk war, natürlich auch das des amerikanischen Staates. Der als erster hat nach einer Nachweltkriegsordnung festgeschrieben, da war festgestanden, so soll es gehen. Öffnung. Diese Öffnungsimperativ, da begegnen uns heute noch überall, wo Reste von Nichtöffnung existieren. Wo zum Beispiel in manchen Staaten, sagen wir mal die Post oder dieses ewige Handywesen, was einem so nervt. Und das alles noch nicht Gegenstand eines internationalen Vergleichs zwischen Geschäftsleuten ist, der entscheidet darüber, wer kann es am besten und billigsten, also am rentabelsten machen, das Geschäft. Wo also noch immer der Vorwurf, der an Stamokap-Theorien gemahnt, der Vorwurf im Raum steht, sagen wir mal zwischen der amerikanischen Regierung und der japanischen in Sachen Motorola oder wie die heißen, zwischen denen über Hähnchenkriege und ach, was da alles gegeben hat. Immerzu, lasst im Falle eines Geschäfts, wie das Hightech heißt oder neue Technologien oder Telekommunikation heute, das sind halt die Schlagwörter jetzt, lasst da das enge Verbinden, das direkte Zuständigsein der Nation mit ihren Kreditmöglichkeiten, mit ihren Betreuungsmöglichkeiten eines Gewerbes. Lasst das und zieht euch zurück als Nation und überlasst es der internationalen Konkurrenz. Dann haben andere Nationen durch ihre Geschäftsleute die Möglichkeit der Beteiligung, des Einstiegs in den ehrlichen kapitalistischen Vergleich der Rentabilität. Dieses Bekenntnis zur Internationalisierung ist die zweite Bedeutung von dem Bekenntnis, wir sind als Nation, als Standort heißt es dann später gleich, verpflichtet, gehalten, gewillt. Diese Internationalisierung weiterzutreiben. Wir haben Gefallen daran gefunden. Es gibt auch klare Stellungnahmen und Bilanzen vor allen Dingen, nicht bloß ideologische Karlauer. Bilanzen, die bezeugen, diese Nation und ihre Geschäftswelt, ihre im Sinn von lokal, die Geschäftswelt, die von diesem Boden, von diesem Territorium aus exportiert, importiert und sich vergleicht mit auswärtigen Geschäftsleuten. Zweitens nicht lokal, sondern die Geschäftswelt, die sich des deutschen Geldes, des Nationalkredits, der als Geld umläuft, der als Aktie umläuft, der einfachen Geldfunktion des Zahlungsmittels bis zum Spekulationsobjekt in aller Welt präsent ist, benutzt werden kann, rentabel benutzt werden kann, der ein gutes Mittel der Wertaufbewahrung, der Sicherung des kapitalistischen Besitzes, Geld haben, besitzen, es vermehren ist. In beider Bedeutung des Wortes die Nation und ihre Geschäftsleute ist Deutschland zufrieden damit, dass es sich auf die Internationalisierung nicht nur eingelassen hat, sondern auf sie aktiv eingestiegen ist und gewaltige Erfolge in Sachen Aufstieg zu einer der großen Weltwährungen und sowas gemacht hat. Also dieses Bekenntnis klar. Ein Wermutstropfen allerdings, der ist offenkundig. Wer so wirtschaftet, wer also, ich drück's mal, wie es in der VWL kommt oder wie es bei Marx kommt, durcheinander aus. Wer also sagt, na gut, ich setze ein Kreditgeld in die Welt, das ich dem Test seiner Brauchbarkeit über Export und Import von wirklichen Waren, von wirklichem Kapital aussetzt. Wer sagt, ja, ich druck ein Kreditgeld, ich vermehre das durch Staatsverschuldung, wo immer es mir auf sie ankommt, so eine Nation hat dann auch ihr Kreditgeld zum Objekt der internationalen Spekulation gemacht. Das ist ein zweites Paar Stiefel, aber eins, das mit dem ersten zusammenhängt. Da hat nämlich auch den Test jener ominösen Märkte, dieser Finanzgaukler in der Welt, die ermächtigt sind, ihr Gewerbe zu treiben. Der hat diese Leute ermächtigt, seinem Kreditgeld, seinem nationalen Reichtum denominiert in D-Mark, nicht in Goldstückchen, die Berechtigung zu verschaffen, die Bestätigung zu verschaffen, ja, das ist gutes Geld, oder zu entziehen. Ja? Internationalisierung des Handels, des Außenhandels mit wirklichen Waren, die auch Geld ausdrückt sind, mit wirklichen Eigentümern, schließt ein, dass das Geldkapital, das das Instrument für die Mobilität von auswärts kaufen, auswärts Kredite haben, sich verschaffen, auswärts einsteigen, investieren, alles umgedreht, dass auswärtige Geldbesitzer bei uns investieren, bei uns produzieren lassen, bei uns und auf uns auch spekulieren, der hat sich diesem Zeug verschrieben. Daher immer wieder, wie bei dem einen Fall Nick Leeson, jetzt im Falle Thailands, auch bei den Auf und Abs zwischen Dollar und D-Mark und so fort, immer die Aufregung darüber, dass die bloße Spekulation, also das spezielle Gewerbe im Umgang mit dem Produkt, nennen sie sogar, Produkt heißt es heute, Finanzen, Anlagen, Devisen, einfach die Verwandlung der Nationaluniform eines Geldes in die andere, sagen die, das ist ein Produkt und ein Handelsartikel dazu, wo man gewinnen oder verlieren kann. Wo also die Berechtigung aus Geld mehr Geld zu machen, sich emanzipiert hat von jedem Fleiß irgendeines ausgebeuteten Arbeiters, das selbstständig schon bezogen, spekulierend auf die Entwicklung der wirklichen Wirtschaft, aber selbstständig ihre Gewinne macht und die Kreditsummen, die da als Geld gehandelt werden, als wirklicher Besitz, von einem Tag zum nächsten immerzu in die Höhe treibt. Dann hat sich diese Nation, die sich dem Welthandel verschrieben hat, auch mit ihm gut gefahren ist, ein Risiko eingehandelt. Und das Risiko ist das heute viel besprochene, einmal als Volatilität der Märkte, Einmal als Unberechenbarkeit einfach dessen, was in dieser Sphäre so alles passieren kann, und einer nationalen Gesamtrechnung. Auch den Absatzchancen eines Autokonzerns, auch den Importpreisen des Erdöls und so weiter, eine ganze Volkswirtschaft in Mitleidenschaft ziehen kann. Darüber ist viel die Rede, aber wer sagt, Globalisierung ist unsere Sache, die Antwort auf die muss gefunden werden, bekennt sich zugleich dazu, es soll so weitergehen. Ich erinnere Leute, die es wissen wollen, dass Staaten auch andere Wege kennen. Man kann solche einmal eingegangene Versuche, es fängt bei der Konvertibilität, bei der schlichten dauerhaften Austauschbarkeit. Für jede Bank in 40 Ländern etablierte Vergleichbarkeit zwischen Währungen, als Nation auch Schluss machen. Man kann auch sagen, nein, das schadet der Nation. Man kann Protektionismus anwenden. Man kann sagen, ich schütze Gewerbe, die auf meinem Boden tätig sind. Man kann sagen, ich verlange selbst die Anerkennung anderer Nationen dafür, dass ich meinen, ach Gott, Stahlmarkt, meinen Automarkt und so weiter gerade nicht öffne, die Nation bedarf dessen. Das soll es alles schon gegeben haben. Das sind andere Formen des Konkurrierens zwischen Nationen. Übrigens wollen Wirtschaftswissenschaftler immer wissen, dass das der letzte Grund der großen Krise 29-30 gewesen sein soll. Also es ist nicht selbstverständlich, dass ich eine Nation unseres Typs, die Reichtum aus aller Welt an Land ziehen will, das auf diese Weise tut, wie sie es heute tut. Ja, die Freiheit des Handels vom kleinsten Scherzartikel, der eine Ware ist, über die Autoindustrie bis hinauf zu den Artikeln des Geldkapitals. Schulden in verschiedener Denomination und Form, von der Aktie bis zur Staatsanleihe und alles. Die Freigabe dessen, die Öffnung des internationalen Vergleichs ist hier beschlossene Sache und heute. Mit und in diesem geöffneten Vergleich soll Deutschland die Anforderungen der jetzigen Krise, des mangelnden Wachstums und so weiter bestehen. Nicht durch Unterbrechungen der unziemlichen Art, wie sie historisch einmal zu ganz traurigen Ergebnissen geführt haben. Zugleich möchte ich eine Erinnerung machen an, wie es nicht nur unter Faschisten, sondern auch in anderen Nationen und schon gleich auch bei demokratischen deutschen Politikern immer auch sehr naheliegend ist, das Geldkapital als Risiko für die ganze Volkswirtschaft einer Nation zu betrachten und entsprechend zu handeln. Ich möchte auch als Fußnote einfügen, das Unterscheiden von Geldkapital und ehrlichen Schaffenden, als ob sie nicht zusammengehören würden, als ob es nicht auch dem sogenannten produktiven Kapital nichts als um Gelderträge gäbe, doch nicht um schöne Dinge. Die schönen Dinge sind doch bestenfalls der Hebel für die Geldbilanzen. Also alles das wird vergessen, dass dieser Gegensatz eine uralte Tradition hat und im Dritten Reich halt extrem aufgeblüht ist. Und ich möchte auch nicht verschweigen, dass es in der Linken, in dem, was wir immer revisionistische Theorie, DDR und so weiter, Stamok hab, eine Bombenbestätigung dieser Auffassung ganz normal gegeben hat. Die haben immer den Unterschied zwischen ehrlichen Kapitalisten gewusst. So ungefähr, das wäre irgendwie ein Dienst an der Menschheit, wenn solche Leute früh um sechs die Leute in die Fabrik bitten. Da haben sie den Mehrwert ganz vergessen, weil sie den Unterschied haben wollen zu denen, die bloß Couponschneider sind. Ein berühmtes Stichwort von Lenin und so fort. Nicht, dass sie keine Couponschneider wären, habe ich damit gesagt, sondern diese Unterscheidung, eine politökonomische Differenz zu einem moralischen Unterschied und vielleicht noch zu einer politischen Handreichung für die Art der Auseinandersetzung des Klassenkampfes zu machen, halte ich für einigermaßen trostlos. Ist ein Zeugnis dafür, dass wenn Leute gegen etwas sind und wissen nicht, was sie da vor sich haben, also ohne Wissen, sehr große Dummheiten machen, statt eine richtige Auseinandersetzung anzetteln. Das Dritte. Wie viel habe ich denn schon verbraucht? Ach Gott, ist das ein Quatsch. Also lest dann, wenn es dann hast, Fluss, dann halt den Zettel noch wenigstens in seinen, weil es ein Grundzug ist, durchstudieren. Man hat aber auch schon den Beweis dafür, für den Punkt 2, die Internationalisierung soll nicht widerrufen werden, so wie ich sie jetzt gekennzeichnet habe. Sie soll bestanden werden. Also, keine Kündigung in Sachen Konvertibilität, da schon gleich nicht. Umgekehrt, in Stichwörtern, die meistens im Zusammenhang mit dem Euro, den lasse ich im Moment noch raus, vorkommen. In Stichwörtern wie sichert man die Stabilität einer Währung? Wie sichern wir Vertrauen in deutsche Geschäfte, in deutsche Investitionen, aber überhaupt auch in das deutsche Geld als Anlageobjekt? Wird deutlich, das Finanzkapital so ernst meinen die bisweiligen Kritiker, manchmal schimpft doch auch der Kanzler auf Leute, die so viel Geld herumschubsen, statt Beschäftigung zu machen. Es kommt alles vor, aber so ernst wird es nicht genommen. Umgekehrt, es gibt sowas wie einen Vorrang zeitweilig der Finanzpolitik, das ganze Euro-Projekt zeugt davon. Einen Vorrang der Finanzpolitik, lauter Techniken erfinden, vermeintlich wirksame und wirksame, unterscheiden die dabei gar nicht, um dem deutschen Geld, da meine ich richtig, allem was als deutsch denominierter Schuldschein Geldgleichheit beansprucht auf der Welt, sei es als purer Besitz auf einem Konto gut geschrieben, sei es als Aktien, auf die man spekuliert, sei es als schierer übergangszeitlicher Besitz, Verfügung über deutsche Devisen, die dann steigen und dann verkauft man sie wieder und dann haben wir 1,5 Promille gut gemacht. Das sind aber bei 30 Milliarden einiges. All das Zeug wird nicht abgeblasen, sondern es wird sich darauf bezogen. Der Staat verhält sich nicht bloß, wie es in kritischen Launen manchmal anklingt, als Objekt dieser Spekulation. Da verdammt er sie ein bisschen. Sondern er will selbst Subjekt des Spekulierens auf diese berühmten Märkte sein. Er will laufend Signale setzen, so heißt es das dann im Wirtschaftsteil der Blätter. Er will Signale setzen, damit die losgehen und kaufen sich D-Mark. Wenden sie an, gründen ihre Geschäfte mindestens zum Teil auf D-Mark-Besitz und er freut sich riesig, dass ganze andere Nationen, auch der besseren Sorte, weil sie auch Devisenreserven zum Abgleich ihrer Bilanzen benötigen oder zur Sicherung ihrer internationalen Kreditnahme, dass die D-Mark gern zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht nicht so viel wie den Dollar, aber zu einem gewissen Prozentsatz schon für die sicherste Bank heißen, im weltweiten Umgang mit Geld. Sie wollen die Bestätigung der Märkte erobern. Das ist die Antwort auf die jetzigen Gefahren, die im international aufgeblasenen Spekulationswesen durchaus liegen. Nicht, sie tun so, als wären sie nicht da, sondern sie wollen sich die Vorzugsbehandlung, wieder ein neuer Konkurrenzgesichtspunkt, ihres Geldwesens, ihrer Emissionen, ihrer Kredite vor der Behandlung anderer sichern. Immer ist Ausschluss. Weltmarkt ist Konkurrenz zwischen Nationen, immer Ausschluss. Weder addiert sich der Geldreichtum Japans, Amerikas, Europas oder Deutschlands zueinander als ein riesiger Reichtum, mit dem man sämtliche Nähe der Welt durchführen könnte. Immerzu schließen sie sich aus. Niemals addiert sich der Fleiß eines japanischen Automobilbauers, eines amerikanischen, eines VW-Automobilbauers. Zusammen als, ist doch eine riesen Produktivkraft, alles auf einen Haufen und jetzt geht's an die Verteilung, wir leben in Saus und Braus. Immer schließen sich Nationen, sei es auf der Geldebene, sei es auf der schlichten Ebene des Handelsartikels oder des Verfügens über Geld für künftige Anlagen, einander aus. Damit das auch mal klar ist, die banale Wahrheit über Konkurrenz. Da geht es im internationalen Maßstab um dasselbe wie in unseren Nationen, nämlich um das Eigentum. Und das, was mir gehört, steht deiner Benutzung nicht offen. Gehören ist die Voraussetzung und der Gegensatz zum Nutzen schlechthin. Das ist übrigens die Werttheorie, einmal anders ausgedrückt. Dabei stört das ist der Punkt C in 3, durchaus nicht die Kenntnis, dass wenn man das weitermacht, dieses Geschäft, wenn also kaum emittiert Europa was, in Europa eine Nation was, und die brauchen das laufend, die Marktwirtschaft ist interessant, die ist nicht so, wie der Graf Lambsdorff erzählt. Der meint immer, Markt, da ist doch der Staat ein einziger Widersinn dagegen. Die Marktwirtschaft braucht tagtäglich so viel Staat. Und das sind nicht Eingriffe oder Korrekturen oder sonst was. So viel staatliche Betreuung, und zwar über das Geld, das der Staat teils als Kredit vorschießt, teils anwendet für bevorzugte Konkurrenzprojekte, also sagen wir mal Transrapid oder sowas. Teils einfach ausgibt für eine nationale Sicherheit, die ja auch ein einziges Zeugnis davon ist, dass man im Gegensatz zu den anderen steht. Den zwar momentan nicht austrägt, aber dennoch gute Gründe weiß, im Ernstfall ist immer die Gewalt gefragt für die Austragung der Gegensätze, die die Konkurrenz in sich trägt. Die Marktwirtschaft braucht laufend so viel Staat, dass der Staat nie mit seinen Steuereinnahmen auskommt. Immerzu ist Kredit gefragt, anstelle von Geld, und hinterher will der Staat, dass dieser Kredit Geld gleich genommen wird. Wie Geld behandelt wird, wie stoffliche Materiatur, das, was sich jeder wünscht, sicher, das nimmt man niemand weg. Sie wissen, heißt das Argument in 3c, dass das Weitermachen einer Steigerung des umlaufenden Kredits in aller Welt ist. Und Sie wissen auch, das habe ich mit Punkt 2 gemeint, Bekenntnis zur Internationalisierung, auch in dieser Form, Sie wissen auch, dass sie sich wechselseitig diese Steigerung gewähren. Die Nationen sind hier die Subjekte. Nicht irgendeiner erlaubt sich einfach, Gelder aufzulegen. Da gibt es vom ersten Tag der Konvertibilität des freien Austausches von Währungen durch die Öffnung der Börsen für Ausländer, die ja sehr weit gediehen ist, da hat es früher mal nationale Beschränkungen gegeben. Wer darf bei uns einsteigen, aussteigen und eventuell die nationale Wirtschaft ruinieren? Auch da gibt es eine Öffnungsklausel nach der anderen. Das heißt, dass sie erzwungen, erpresst wird oder freiwillig aus eigenem Interesse vorgenommen wird. Sie wissen, dass sie da eine riesige Aufblähung des Kreditwesens vollziehen, aber sie stehen auf dem Standpunkt, weil wir es uns wechselseitig gewähren, weil wir die Anerkennung wechselseitig nicht kündigen, ist das weiterhin unser Mittel. Das führt dazu, dass sie aufgrund dieses Dauerrisikos in lauter internationalen Vereinbarungen eigentlich mit Geldkrisen, die drohen, die morgen schon eintreten könnten, die sich manchmal auch anbahnen, wenn hier mal ein Crash ist, da mal ein verrückter Spekulant in Thailand durchdreht, oder wo war denn der Nick Lees in Singapur, war das, glaube ich, wo dann plötzlich tatsächlich richtig Lücken im englischen Kreditsystem aufgetreten sind. Also das Kreditsystem, meine ich da, die Institutionen wie Banken, die ein Verhältnis zur Staatsbank, zur Nationalbank haben, wo also da wirklich Lücken dann bereinigt werden mussten, und dafür hat man wieder das Vertrauen der internationalen Geschäftswelt, wie der auswärtigen Nationen benötigt. Wir sind also quasi schon dauerhaft mit einer Krisenvermeidung befasst, wenn sie so Sachen wie, es hat übrigens früher mal ehrlicher geheißen, nicht Globalisierung, hier möchte ich die Bedeutung von Globalisierung heute mal feststellen. Es hat mal ein Jahrzehnt gegeben, wo dasselbe Zeug, der Sache nach dasselbe, Weltschuldenkrise geheißen hat, die laufend betreut werden musste, damit nicht das ganze Kreditsystem überhaupt für nichtig erklärt würde und schwuppsdiwupps alles kracht. Sie haben auch einen guten Grund dafür, weil auch das sogenannte solide Wirtschaften, also die braven, schaffenden Kapitalisten in aller Welt, weil die längst abhängig davon sind, was an Kredit ihnen, sei es per Kundschaft als Zahlung zufließt, sei es als Vorschuss gewährt wird für die Vergrößerung ihrer Betriebe, für die Erhaltung einer Betriebsgröße, die international auch alles besteht, daher das Stichwort Konkurrenzfähigkeit herstellen, da muss man sehr viel investieren, obwohl es auch die andere Schiene gibt. Man investiert nicht mehr, wenn man das Interesse erlahmen sieht in einem Betrieb, der sich als nicht rentabel erwiesen hat. Es gibt beides nebeneinander. Nicht rentable Betriebsteile abstoßen, andere aber mit Kredit wieder aufbauen. Das ist gang und gäbe und ist übrigens im Verhältnis zu dem, was ich von Marx gelernt habe, überhaupt nichts Neues. Ein paar moderne Fassungen davon gibt es neu. Techniken in dem Sinn, was weiß ich, wie heißen denn die Papiere immer, die Optionen und so, ja. Das hat der Markt, die Derivate und Optionen, den Mist, hat vielleicht der Markt noch nicht erlebt, obwohl es ein paar deutliche Stellen kriegt, wo er den Witz des Versicherungswesens beim Kredit spekulieren. Das Verhältnis von Spekulanten zu Spekulieren auf die Spekulation lupenrein dargelegt hat. Halt in vier Sätzen, so wie ich es meistens mache. Gut. Der Schluss, den ich jetzt nur noch sage, da lasse ich das ganze Europa-Zeug und die Korrekturen an der Geschäftsordnung raus, ist hoffentlich hier bei den Besuchern solcher Veranstaltungen bekannt, dann geht es auch in einer Minute. Er sagt, es gibt einen eindeutigen Rückschluss, auch dem wohnen wir bei. Um die internationale Konkurrenz, an der man nichts ändern will, ist meine erste These, zu bestehen, gibt es einen Rückschluss auf die Mobilisierung des produktiven Kapitals im Lande. Die umgekehrte Fassung von eben, Sie wissen von der Abhängigkeit des produktiven Kapitals, des Schaffens von nationalem Reichtum in noch fassbaren Geldsinn. Von der Abhängigkeit vom Funktionieren des Kreditwesens. Sie wollen aber Ihren Kredit, Ihren nationalen, sich im internationalen Theater bewähren lassen und sagen, dafür muss ich dauerhaft einen Beweis für die Märkte, für sämtliche Banken der Welt, die sich überlegen, die Freiheit bekommen haben, mit D-Mark gegen D-Mark zu wirtschaften. Wenn Sie einen Beweis führen, und der heißt, selbst daheim einen effizienten Gebrauch des eigenen Geldes machen. Und das ist das Theater mit der Standortpolitik. Machen wir es kurz. Wir haben einen Wirtschaftskrieg zu bestehen und die Maßnahmen dafür sind eindeutig. Übrigens, die Glosse hier von mir ist so gemeint, da ist nichts modern dran. Das ist alles Zeug, was ich natürlich unter vernünftigeren Titeln längst in einem blauen Buch studiert habe, nämlich vor 30 Jahren. Kapitalgröße schmieden, damit man der amerikanischen Konkurrenz gewachsen ist. Damit man ein besseres Verhältnis von Vorschuss und Überschuss bekommt, dadurch, dass der Betrieb eine andere Fertigungstiefe hat und so. Alles beim Marx über C gelangt. Heißt konstantes Kapital bei dem. Ist halt dort der Wertgrößen. Ist ja auch nicht dumm. Rationalisierung, jetzt heißt sie Lean Production. Weniger Leute als Senkung der Lohnstückkosten. Produktivere Arbeit, damit das Kapital sich besser rentiert. Na bitte, das ist doch nichts Neues. Das Neue, auch das Letzte, Lohnkosten im internationalen Vergleich. Kosten für Armut, also das berühmte soziale Theater jetzt. Ja, das sind Maßnahmen, die gehören als Maßnahmen zum ehernen Bestandteil der Techniken der Ausbeutung, der Profitmaximierung, wie das alles mal unter vernünftigen Leuten geheißen haben mag. Die sind bekannt. Das Neue ist aber, hier macht sich der Staat nicht bloß zum Befürworter, zum Anwalt, sondern zum Antreiber. Er dekretiert quasi für das, was die Kapitalisten doch eigentlich aus freien Stücken, aus Geschäftsinteressen machen, dekretiert er all diese Dinge. Was ist da los? Erst einmal das wieder, jetzt komme ich zum Schluss, ein Zeugnis dafür, wie viel vom kapitalistischen Geschäft ohnehin überhaupt staatlichen Entscheidungen überantwortet ist. Es ist halt nicht so, dass ein Lohn in einer Nation wirklich bloß eine Übereinkunft zwischen Unternehmer und Arbeiter oder Unternehmerverband und Gewerkschaften ist. Es gibt eine ganze Palette von nationalen Bestandteilen des Lohnniveaus. Das sind jetzt die berühmten Lohnnebenkosten, da merken Sie es. Die müssen nämlich runter. Und dieses Lohnniveau, wie es jetzt in der Zeitung steht, es hat schlicht bei Marx moralischer und historischer Wert der Arbeitskraft in einem Lande geheißen. Und das ist, immer wenn es historisch wird und moralisch, es ist immer eine nationale Angelegenheit. Es ist nie eine individuelle, täuscht euch doch nicht. Gut, das ist das Letzte. In der Konkurrenz um Geld auf dem Weltmarkt. Der letzte Schritt, bisweilen auch in der Darstellung, jetzt war es halt das mal meine Darstellung, kann man es auch umdrehen und kann sagen, ja, was haben Sie denn eigentlich? Müssen denn die Leute noch weniger Geld kriegen für noch mehr Leistung? Warum denn eigentlich? Warum werden überhaupt so viele Leute überflüssig gemacht? Ja, weil sie halt nicht rentabel sind. Dieses Rentabilitätsgebot von A bis Z einer Nation per Staatsbeschluss, per Einflussnahme auch auf die Tarifpartner, halt, wo es der Staat überhaupt überall kann, das ist hier bei mir der Schluss daraus, dass man in einer internationalen Wirtschaftskrieg gleichen Konkurrenz zu bestehen hat. Und das ist das Rezept für die Zukunft. Und auch hier wieder, es ist wirklich nicht abzusehen, wie diese Beschlüsse alle, wo es da die anderen genauso machen, die Konkurrenz sicher siegreich gestalten oder, was das Gleiche ist, nach meiner Darstellung, den Kredit fester, sicherer machen, also eine Geldkrise vermeiden. Im Gegenteil, sie sind ein Beitrag zu weiteren neuen Treppchen auf dem Weg zur Frage, ja, ist das Zeug alles noch haltbar? Soweit mache ich jetzt erstmal Schluss. Okay, dann bin ich jetzt also dran. Ich meine, die Vorgabe war jetzt so, passt mir eigentlich ganz gut in den Kram, dass ich auch ein bisschen weiter ausholen kann. Zunächst mal bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr mich zum Ehrendoktor ernannt habt. Es hätte nicht sein müssen. Also ich habe keinen akademischen Titel und muss nicht unbedingt sein. Ja, ich habe jetzt... Aber ich habe sehr viel Gewinn draus gezogen. Ja, okay, ich habe nichts dagegen. Ich wollte nur sagen, dass ich... Es ist illegal, du kommst da überall rein, in jede Disco. Okay. Ach, da laufen die Weiber noch und alles. Alle kümmern sich um dich. Also, ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, nun direkt auf das Referat von dem Karl einzugehen. Erstens mal, weil sehr vieles, was er jetzt bei seinem Schweinsgalopp durch die Verhältnisse und Motive und die Empirie und was alles passiert und so weiter gesagt hat, da würde ich jetzt nicht gerade den Streit sehen. Also zum Beispiel sowas wie, dass man diese idiotische Vorstellung vom schaffenden und raffenden Kapital und dass die auch in linken Agitationsphrasen gibt und so weiter, da habe ich nicht nur nichts einzuwenden, sondern das finde ich vollkommen okay, das zu kritisieren. Dann auch sehr vieles, was er jetzt über diese Finanzmarktbewegungen gesagt hat, würde ich eigentlich nicht widersprechen. Mir ist nur eins aufgefallen, wo wahrscheinlich auf der Ebene unser Streit eigentlich liegt. Wie es da steht, ob es nicht doch, auch wenn die Logik des Kapitals natürlich dieselbe geblieben ist, seit es Kapitalismus gibt, ob es nicht doch sowas wie eine Binnenentwicklung, eine verschiedene Entwicklungsstufen der kapitalistischen Produktionsweise gibt, wo sich eben doch auch qualitative historische Veränderungen vollziehen und ob das nicht zum Beispiel mit dem Verhältnis des Nationalstaats zu dem, was da zum Beispiel auf der Finanzmarktebene sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ob es da nicht Veränderungen gibt. Mir ist also aufgefallen, dass so diese, natürlich ist der Nationalstaat nicht weg und der verschwindet auch nicht und der Markt braucht natürlich den Staat, das ist ja das sind die zwei Seiten derselben Medaille. Und natürlich gibt es auch sowas wie eben die nationale und beziehungsweise die internationale Konkurrenz und dieses nationale Konkurrenzsubjekt. Die Frage ist aber nur, wie steht's denn nun mit der Souveränität des nationalstaatlich agierenden Subjekts? Erstens mal gegenüber diesen Finanzmärkten überhaupt, zweitens mal gegenüber seinem eigenen Geld sogar und drittens natürlich gegenüber dem, was so als transnationale Wertschöpfungsketten mittlerweile bezeichnet wird, also das, was so die neue Qualität von Kapitalexport wäre. Darüber könnten wir vielleicht später noch reden. Aber ich wollte jetzt, also mir scheint da nur so eine kleine Schwierigkeit beim Karl selber aufgetaucht zu sein. Erst wenn er also sagt, die Nationalstaaten müssen sich die Bestätigung der Märkte erobern. Und vieles, was er da beschrieben hat, das klingt ja nun so, und das würde ich auch voll unterschreiben, dass eben die Nationalstaaten mittlerweile sozusagen beim Pförtner anstehen müssen der Finanzmärkte, weil sie eben Probleme mit ihrem eigenen Staatskredit haben, weil sie keine Kontrolle über ihr eigenes Geld mehr haben, weil es die Euro-Geldmärkte zum Beispiel gibt und so weiter und so weiter. Also hat sich da doch vielleicht etwas geändert, wenn man das vergleicht mit der ersten Jahrhunderthälfte meinetwegen, wo der Kampf der imperialistischen Konkurrenz um nationale Einflusszonen ging und wo eben der Staat tatsächlich auch mit Kanonenbootpolitik durchaus in der Lage war, Profite seiner Investition, der Investitionen seiner Kapitalien eben abzusichern, also indem die eben hauptsächlich in nationale Einflusssphären oder noch vorher eben in Kolonien zum Beispiel gingen. Aber die Schwierigkeit, die ich jetzt sehe, ist einfach die, um den Streit richtig rauszuarbeiten, wollte ich eigentlich auf eine andere Ebene gehen. Zumindest habe ich mich dafür vorbereitet. Und das ist jetzt nicht die Ebene der Weltmarktvermittlungen und gar der Finanzmarktvermittlungen auf dem Weltmarkt, sondern das, was logisch und historisch und letztendlich dahinter liegt, was die Grundlage des Ganzen ist. Und das wäre im Grunde der Gegenstand oder das wäre die Ebene, die der Marx in seinen drei Bänden des Kapitals aufgenommen hat, nämlich eben die Logik des sogenannten Kapitals im Allgemeinen, also die kapitalistische Logik überhaupt und auf der Ebene die Frage der Krisentheorie. Denn das ist ja der eigentliche Streitpunkt. Gibt es nun einen Kollaps oder nicht? Also ich bin nicht. Nein, nicht. Gibt's nicht, ne? Nein, den Streitpunkt gibt es nicht. Ach, den gibt es nicht, okay. Dann bin ich nicht mehr auf dem neuesten Kollaps Stand. Ist das schon erleben. Ja. Dann bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ich wollte jetzt versuchen, sowas wie meine, nicht nur meine Position, also wertkritische Krisentheorie kurz darzustellen. Und zwar, weil man nur so ja diese Weltmarktentwicklung auch verstehen kann oder drüber streiten kann. Das bildet eben den Hintergrund. Und ich sehe da als erstes Mal, das habe ich jedenfalls in sehr vielen Auseinandersetzungen um diese sogenannte Zusammenbruchstheorie oder neue Zusammenbruchstheorie, wie wir sie vertreten. Im Grunde ist das ja bloß ein Reizwort. Ich habe es mehr ironisch oder auch aus Provokationsgründen aufgenommen und ich stehe da natürlich auch dazu. Aber all das, was man sich darunter vorstellt, das sind erstmal so bestimmte ideologische Barrieren, wodurch das überhaupt zum Reizwort wird. Und ich denke, der erste Punkt dabei ist, dass die Linke oder ich sage jetzt eben der traditionelle Arbeiterbewegungsmarxismus selber noch ein in gewissermaßen bürgerliches, historisches Subjekt war und damit auch der ganzen bürgerlich-aufklärerischen Subjektillusion verhaftet war. Das heißt, es steht dahinter eine Vorstellung, dass alles, was gesellschaftlich geschieht, unmittelbar auf Willenshandlungen von eben gesellschaftlichen Subjekten und auf die Mittel und Zwecke zurückzuführen ist, die sie sich setzen. Das ist nun aber gerade nicht die marxische Auffassung, sondern Marx hat ja bekanntlich dargestellt, dass es sich hier um ein sogenanntes fetischistisches Verhältnis handelt. Das heißt, dass natürlich es kein apartes Subjekt namens das Kapital gibt, das außerhalb der Menschen und außerhalb der Gesellschaft irgendwo hockt und die Fäden zieht. Das wäre natürlich eine sehr krude und absurde Vorstellung, sondern dass die Menschen durch ihre Handlungen einmal durch die Resultate blinder historischer Handlungsketten, wo die Leute immer was ganz anderes wollten, als am Schluss dann rausgekommen ist und sich objektiviert hat, sich auch strukturell objektiviert hat und dann auch in jedem gegebenen Moment durch das Zusammenprallen all der verschiedenen partikularen Konkurrenzsubjekte hinter ihrem Rücken, das ist die Ausdrucksweise von Marx, so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit entsteht. Und diese Gesetzmäßigkeit verselbstständigt sich und deswegen spricht der Marx auch vom Kapital als einem automatischen Subjekt. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der ganzen bürgerlichen Subjektillusion, der ganzen Aufklärungsideologie. Und deswegen, wenn das so ist, dann kann natürlich ein derart konstituiertes Gesellschaftsverhältnis auch nicht durch pure Willenshandlungen in die Krise kommen, sondern auch die Krise stellt sich hinter dem Rücken der Beteiligten her. Das ist im Übrigen, entspricht auch diesem Terminus, nämlich der kommt ja aus der Medizin. Dieser Begriff Krise meint ursprünglich eigentlich in der Medizin der Kulminationspunkt einer Krankheit, wo es darum geht, wird er jetzt wieder gesund oder gibt es einen Exitus? Und ähnlich kann man sich das auch durchaus, die Analogie ist durchaus zutreffend, genauso wenig wie ein Mensch, der krank wird, willentlich krank wird und genauso wie er willentlich wieder gesund werden kann, so spielt sich eben auch diese Krise hinter dem Rücken der Beteiligten ab. Deswegen sagt und ist in gewisser Weise determiniert durch die inneren Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Entwicklungsprozesses. Deswegen sagt Marx auch, dass die letzte Schranke des Kapitals das Kapital selber ist. Oder die wahre Schranke des Kapitals, glaube ich, heißt das Kapital selber ist. Das ist nun natürlich jetzt nicht nur ein Schlag ins Gesicht der bürgerlichen Willensillusion oder der bürgerlichen Subjektillusion, sondern es scheint auch, und das ist das Hauptargument, das auf der Ebene meistens gegen mich oder gegen die ganze wertkritische Krisentheorie kommt, es scheint auch zu bedeuten, dass es sowas wie einen Automatismus der Emanzipation dann wohl geben muss oder dass man einfach darauf warten kann, bis die Krise eben dem Kapitalismus den Garaus macht und dann ist alles wunderbar. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das trifft auch historisch nicht zu, denn die wenigen Zusammenbruchstheoretiker, zwei an der Zahl, Rosa Luxemburg und Henry Grossmann in der Geschichte des Arbeiterbewegungsmarxismus, das waren nun alles andere als Deterministen der sozialen Emanzipation. Im Gegenteil, gerade bei der Rosa Luxemburg ist es ja so, dass für sie Zusammenbruchstheorie die eine Seite ihres theoretischen Anspruchs ist und die andere Seite ist eben gerade die Betonung, dass die Befreiung nur das Werk der Menschen selber sein kann und dass da eben gar nichts determiniert ist. Wie passt das zusammen? Ich denke, dann muss man ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Krise und dem Kampf um Emanzipation. Das eine hat unmittelbar mit dem anderen zunächst mal gar nichts zu tun. Das heißt, sowas wie der Wille zur Emanzipation oder eine emanzipatorische soziale Bewegung, was ist deren Ausgangspunkt? Das sind natürlich die Zumutungen des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist von A bis Z und von Anfang an eine einzige Zumutung immer schon gewesen. Und daraus folgt logischerweise, dass man sich auch immer und jederzeit gegen diese Zumutung wenden kann. Das heißt, ob es Krise gibt oder nicht, das hat mit der Frage, ob man sich emanzipatorisch verhält oder als Kritiker auftritt, erstmal gar nichts zu tun. Man könnte sagen, was determiniert ist, ist die Krise. Das läuft auf der Ebene der fetischistischen Konstitution ab. Was nicht determiniert ist, das ist die Frage der Emanzipation und einer emanzipatorischen Bewegung. Und natürlich ist aber die Krise etwas, was Bedingungen setzt, womit man rechnen muss und worauf man sich, wenn man mit dem Kapitalismus Schluss machen will, auch in irgendeiner Weise einstellen muss und einen Begriff davon haben muss und auch eine Analyse haben muss. Ich komme jetzt zu dem sachlichen Gehalt der Krisentheorie, zum eigentlichen theoretischen Gehalt. Warum sagt der Marx, dass die eigentliche Schranke, die wahre Schranke des Kapitals, das Kapital selber ist? Auf der Ebene dieser fetischistischen Konstitution gibt es nämlich einen inneren logischen Selbstwiderspruch dieser Produktionsweise. Ich paraphrasiere jetzt die Worte von Marx aus dem Grundrissen, nämlich, dass sie auf der einen Seite dahin drängt, alle Lebenszeit möglichst in Arbeitszeit, in Zeit der abstrakten Arbeit zu verwandeln. Und der Grund ist auch ganz klar, denn die Substanz des Werts ist die abstrakte Arbeit, die, wie Marx sagt im Kapital im ersten Band, die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Und da das Kapitalverhältnis die Verwertung des Werts ist, ist es also angewiesen auf diese Substanz abstrakter Arbeit und auf deren permanente Ausdehnung. Auf der anderen Seite aber setzt das Zwangsverhältnis der Konkurrenz einen inneren Zwang für diese Produktionsweise durch Steigerung der Produktivität, der Arbeitsproduktivität durch Anwendung, ich paraphrasiere wieder Marx, von wissenschaftlich-technischen Agentien, diese Arbeitssubstanz fortlaufend zu substituieren. sie zu beseitigen, sie aus dem Produktionsprozess herauszunehmen, durch eben Produktivkraftwissenschaft, Anwendung von Maschinerie, technisch-wissenschaftliche Agenzien, wie gesagt. Das ist zunächst mal ein ganz grundsätzlicher logischer Widerspruch. Und es gibt ja kein Subjekt, es gibt sehr viele Subjekte natürlich, es gibt den Staat als institutionelles Subjekt, es gibt die Lohnarbeiter, ihre inneren Konkurrenzbeziehungen untereinander, es gibt das Kapital, die Repräsentanten des Kapitals, die wiederum in Konkurrenz zueinander stehen und in Konkurrenz zur Lohnarbeit und so weiter. Aber es gibt kein Subjekt, das nun die inneren Gesetzmäßigkeiten sozusagen souverän beherrschen könnte. Und es gibt eben all die partikularen Konkurrenzsubjekte, die gezwungen sind, die sich wechselseitig sozusagen zwingen dazu, diese Substitution lebendiger Arbeit durch wissenschaftlich-technische Agenzien zu vollziehen. Das ist natürlich zunächst mal ein innerer logischer Widerspruch. Damit ist zunächst mal noch gar nicht gesagt, wie eine historische Grenze aus diesem Widerspruch für diese Produktionsweise erwachsen könnte. Allerdings würde ich doch sagen, es ist damit auch schon gesetzt, dass eine solche Grenze entstehen wird. Und im Großen und Ganzen ist natürlich immer sehr verschieden interpretiert worden. Und ich will jetzt zunächst mal einen Schritt weitergehen, nämlich die Frage, warum dieser innere logische Selbstwiderspruch nicht unmittelbar zum Zusammenbruch dieser Produktionsweise führt. Das ist deswegen der Fall, jetzt auch wieder, ich paraphrasiere eigentlich nur die marxische Krisentheorie, das ist deswegen nicht der Fall, weil der Kapitalismus gleichzeitig eben expandiert. Er expandiert geografisch einmal, indem er immer neue Länder sich einverleibt, dieser Produktionsweise einverleibt. Er expandiert durch eben das Aufrollen sämtlicher Produktionszweige, die noch nicht kapitalistisch sind. Der Prozess kommt erst tief im 20. Jahrhundert zum Abschluss, ist vielleicht heute in manchen Ländern noch gar nicht voll abgeschlossen. Und vor allem aber, er expandiert, indem er die Produkte verwohlfeilert, wie Marx sagt. Das heißt, der Effekt dieser Rationalisierung, Produktivitätssteigerung unter dem Zwang der Konkurrenz, dieser Effekt ist ja, dass die Produkte billiger werden. Das ist ja das Mittel, mit dem auf dem Markt dann der Konkurrenzkampf ausgefochten wird. Und diese Verwohlfeilerung, die führt dazu, das hat der Marx zeitweise sogar eben als die historische Mission des Kapitalismus bezeichnet, dass sich viel mehr Menschen als vorher, das muss man allerdings vielleicht relativieren, aber das ist jetzt hier nicht der Gegenstand, aber jedenfalls zumindest innerhalb des Horizonts der ganzen Modernisierungsgeschichte, sich viel mehr Menschen als vorher diese Produkte leisten können oder sie sich in höherer Frequenz als vorher leisten können. Das bedeutet, die Märkte dehnen sich aus und das bedeutet wiederum, dass zwar pro Produkt weniger Arbeitszeit vernutzt werden muss durch diese Anwendung wissenschaftlich-technischer Agenzien, dass dadurch Arbeitskraft auf der Ebene überflüssig wird, aber durch die Expansion, durch die Verwohlfeilerung, durch die Ausdehnung der Märkte gleichzeitig mehr Arbeitskraft wieder eingesaugt werden kann. Das heißt, es findet eine Überkompensation statt. Eine Überkompensation, die man kann das Ganze vielleicht so bezeichnen, es kommt eine Art historisches Schneeballsystem zustande. Das heißt, leben kann der Kapitalismus in seinem inneren logischen Selbstwiderspruch nur als Schneeballsystem der Expansion in immer neue Produktionszweige und mit immer neuer Produktivitätssteigerung, die diesen Prozess der Verwohlfeilerung und so weiter und alles, Expansion der Märkte, ständig perpetuiert und aufs Neue eben entwickelt. Das ist zunächst mal die Grundlage dafür, dass man sagen kann, naja gut, vielleicht kann das auch ewig so weitergehen. Und das haben auch viele Marxisten dann letztendlich gemeint. Das heißt, zum Beispiel in Gestalt der langen Wellentheorie, dass eben immer neue Produktionszweige, wenn alte erschöpft sind, wenn die Expansionsfähigkeit im Einsaugen neuer Arbeitskraft erschöpft ist, die Märkte gesättigt sind, die Expansion auf der Ebene nicht mehr stattfinden kann, kommt eben ein neuer Produktionszweig. Großes Beispiel die Automobilindustrie, nicht? Die also etwas, was vorher reines Luxusgut für wenige war, mit all den Folgen, die wir heute sehen, also vermasst hat und dadurch gigantische Möglichkeit geschaffen hat, Arbeitskraft wieder kapitalproduktiv auf neuer Stufenleiter einzusaugen. Zunächst mal muss ich eine kleine Parenthese machen, was dieses Problem mit dem berühmten tendenziellen Fall der Profitrate zu tun hat. Also ich will nicht darauf hinaus, dass das Kapital am tendenziellen Fall der Profitrate krepiert. Das ist, hat die Rosa Luxemburg auch schon so ja, kritisierenswert auch vieles an ihrer Argumentation ist, aber da hat sie mit Recht gesagt, da kann man so lange drauf warten, bis die Erde in die Sonne stürzt. Denn der tendenzielle Fall der Profitrate drückt eigentlich nur eben diesen relativen Widerspruch innerhalb dieses historischen Schneeballsystems auf der Wertebene selber aus. Denn die Produktivitätssteigerung unter dem Druck der Konkurrenz, die führt ja dazu, dass das Ersetzen von Arbeitsanwendung, von Arbeitskraft durch wissenschaftlich-technische Agenzien natürlich auch bedeutet, dass ein immer größeres, immer weiterentwickeltes Aggregat des konstanten Kapitals an die Stelle eben der lebendigen Arbeitskraft tritt. Das heißt, unter den beiden Bestandteilen des Kapitals, V und C, konstantes Kapital, also die Maschinerie und alles, was dazugehört, Gebäude und was weiß ich alles, wächst relativ schneller als das variable Kapital, trotz Ausdehnung und trotz dieser Überkompensation auf der Ebene eben der Märkte. Das heißt zunächst mal nichts anderes als das, man kann es natürlich nicht unmittelbar empirisch beweisen, denn die Marx'schen Kategorien, die sind nicht identisch mit den Kategorien der bürgerlichen VWL, aber es gibt natürlich Indizien. Zum Beispiel ein Indiz ist, dass im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung die sogenannten Kosten eines Arbeitsplatzes, was ja nichts weiter ist, als die Sache umzudrehen und es zu betrachten, wie viel ein Arbeiter, damit er noch rentabel angewendet werden kann, wie viel Maschinerie und technisch-wissenschaftliche Agenzien er in Bewegung setzen muss und was deren Wertausdruck ist. Also die Kosten für einen Arbeitsplatz sind immer größer geworden. Sie sind von relativ kleinen Größenordnungen im 19. Jahrhundert, wo zum Beispiel die Solinger Scherenschleifer noch, die berühmten, noch ihre eigenen Werkzeuge in die Fabrik mitbrachten, bis eben heute, bis zu den Hightech-Fabriken, die meinetwegen VW in Ostdeutschland auf die grüne Wiese gestellt hat, gigantisch angestiegen. Also die liegen heute rein betriebswirtschaftlich gesehen, da ist die gesellschaftliche Infrastruktur noch gar nicht mit drin, bei den fortentwickelsten Industrien bei über 2 Millionen Mark pro Arbeitsplatz. Und was heißt das? Es heißt, und das ist eben der berühmte tendenzielle Fall der Profitrate, dass eine immer größere Masse von konstantem Kapital, das ja bekanntlich keinen Wert schöpft, sondern nur überträgt, in Bewegung gesetzt werden muss, damit überhaupt neuer Wert geschöpft werden kann. Und das heißt weiter, dass das Verhältnis pro eingesetzten Kapital, meinetwegen von einer oder von 10 oder von 100 Millionen Mark, das also pro eingesetzten Kapital, das Verhältnis von C zu V immer größer wird. Und das heißt andersrum, dass eben die Profitrate tendenziell fällt. Denn das ist ja dieses Verhältnis, das eben in dieser Beziehung von C und V und M sich ausdrückt. Also wenn C immer größer wird, relativ gesehen zu V, dann fällt die Profitrate. Das ist alles im dritten Band des Kapital ausgeführt. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage. Wie entwickelt sich das historisch weiter? Und da ist es für mich jetzt auch ein Streitgegenstand, vielleicht mit dem Karl oder überhaupt mit eher aus meiner Sicht traditionellen Marxisten oder Krisentheoretikern, dass nämlich zwar diese Logik, die der Marx hier auch beschrieben hat und die immer noch impliziert, auch inklusive tendenziellem Fall der Profitrate und den berühmten entgegenwirkenden Ursachen und so weiter, sozusagen noch nicht klar ist, ob dieser Prozess sich ewig weiterentwickeln kann. Und klar ist aber eins, dass die Logik dieselbe ist, aber sich auf der Ebene der Produktivkräfte natürlich eine Entwicklung in Richtung eines einzigen Zeitpfeils entwickelt. Das heißt, dass wir es nicht zu tun haben mit immer denselben Produktivitätsstandards, sondern mit einem ständig historisch ansteigenden Produktivitätsstandard. Gesetzt durch in groben Zügen die Geschichte der drei industriellen Revolutionen, wenn man als die grob gerastert, als die erste industrielle Revolution eben den Take-off der Industrialisierung mit Dampfmaschinen und allem drum und dran nimmt, als die zweite industrielle Revolution die neue Binnenrationalisierungspotenz über in den fordistischen Industrien via Fließband und neue Werkzeugmaschinen bis hin eben zur heutigen dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik. Und das ist eben in der Tat auch was Neues und was qualitativ anderes, eine neue Qualität der Rationalisierungs- und Automatisierungspotenz geschaffen hat, die noch bei Weitem gar nicht ausgeschöpft ist. Und meine Behauptung ist jetzt, oder meine These, sagen wir mal, dass mit im Prozess dieser dritten industriellen Revolution das, was Marx natürlich nur vage angedeutet hat, nämlich die absolute historische Schranke dieser Produktionsweise dadurch erreicht wird. Nicht, dass jetzt der tendenzielle Fall der Profitrate, allein der Begriff sagt ja schon, dass es sich hier nur um ein relatives Verhältnis handelt, nur um eine Tendenz, umschlägt in diese von Marx prognostizierte oder von Marx logisch herausgearbeitete absolute innere historische Schranke des Kapitals, dass es nämlich einen Zustand erreicht, in dem die zusätzliche Wertschöpfung selber nicht nur an Grenzen stößt, sondern rückläufig wird. Also dieser historische Kompensationsmechanismus erlischt. Und eine Folge davon ist, und das ist hier an Grenzen stößt, das lässt sich vielleicht daran messen, dass man nicht mehr von einer zyklischen Massenarbeitslosigkeit mittlerweile spricht, sondern dass es eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit geworden ist und dass diese strukturelle Massenarbeitslosigkeit als ihre Kehrseite hat, die Expansion eben genau, und das war ja vorhin das Thema der Finanzmärkte, aber nicht mehr in der früheren Form, wo also die Finanzmärkte an die Akkumulation des Realkapitals mehr oder weniger gekoppelt waren, und wenn sie dem davongelaufen sind, dann hat es sehr schnell einen Finanzkrach gegeben, sondern eine, genauso wie auf der einen Seite die strukturelle Massenarbeitslosigkeit sich von Zyklus zu Zyklus weiterentwickelt, auf der anderen Seite eine Akkumulation von fiktivem Kapital. Diese Ebene, die wäre nun ihrerseits auch auf der Ebene eben des Kapitals im Allgemeinen, das heißt der Logik der Krisentheorie, genauer noch zu untersuchen. Und zwar muss man da zwei Formen unterscheiden. Implizit hat es der Karl vorhin auch gemacht, nämlich, oder es kam beides vor, nämlich auf der einen Seite das fiktive Kapital, das aus dem Prozess der Spekulation entsteht. Das heißt nichts anderes als das, was zum Beispiel bei Aktien die reale Rendite, also der Anteil am Profit der Aktieninhaber wäre, nämlich die Dividende, eine immer geringere oder praktisch fast schon keine Rolle mehr spielt. Und der entscheidende Punkt ist die Steigerung des eben fiktiven Werts der reinen Eigentumstitel, also der Aktienscheine. Und das lässt sich also eindeutig zeigen, dass in praktisch allen Ländern der Welt, sogar in solchen, in denen so gut wie keine reale Wertschöpfung mehr stattfindet, selbst in afrikanischen Ländern boomen irgendwelche Emerging Markets an irgendwelchen Börsen in Nairobi und sonst wo. Fiktives Kapital wird kreiert in irgendwelchen Hinterzimmerbanken in der Ukraine. Und da gehen sogar westliche Fonds in diese Hochrisikomärkte hinein. Ganz einfach deswegen, weil die Reinvestition dieses aufakkumulierten, ursprünglich natürlich aus dem Realakkumulationsprozess des produktiven Kapitals stammenden Gewinns nicht mehr zurückgeführt werden kann in ausreichendem Maße in weitere zusätzliche Realinvestitionen. Das ist das, was Karl Marx die Überakkumulation von Kapital genannt hat, aber die hat sich jetzt eben auch aus einer zyklischen Bewegung in einen strukturellen Zustand verwandelt. Die andere Seite des fiktiven Kapitals, das ist zumindest, also ich paraphrasiere jetzt wieder Marx aus dem dritten Band des Kapital, das ist eben der wunderbare Staatskredit. Auch den hat er Karl vorhin erwähnt. Nämlich bei dem Staatskredit handelt es sich ja um einen Kredit letztendlich für gesellschaftlichen Konsum. Was heißt das? Es ist zurückzuführen auf das Problem, dass sich im Lauf eben des 19. Jahrhunderts und noch mehr des 20. Jahrhunderts die Staatstätigkeit immer mehr ausgedehnt hat. Das hat der deutsche Kathedersozialist und bürgerliche konservative Ökonom Adolf Wagner schon ungefähr zur selben Zeit festgestellt und eine Prognose abgegeben, als der Karl Marx den ersten Band seines Kapital rausgebracht hat, nämlich 1867. Und er sagte mit Recht, das ist eine der am meisten zutreffenden Prognosen in der Geschichte der bürgerlichen VBL, dass es eine logische Tendenz zur Steigerung des Staatsanteils am Sozialprodukt gibt. Und das führt er darauf zurück, unter anderem, und das hat er erst im 20. Jahrhundert große Ausmaße angenommen, einmal, dass sich auch die Rüstung industrialisiert. Das heißt, der Staatskonsum in Form von Militärgütern hat sich am Ersten und Zweiten Weltkrieg gezeigt, was industrialisierte Kriegführung bedeutet, welche immensen Massen hier von Wert aufgewendet werden müssen. Und das ist natürlich null kapitalproduktiv. Das muss vom Staat bezahlt werden. Für das betriebswirtschaftliche Rüstungskapital sind es natürlich wunderbare Gewinne, aber gesamtkapitalistisch, gesamtgesellschaftlich gesehen ist es gesellschaftlicher Konsum. Dasselbe gilt, ich will es jetzt nicht im Einzelnen ausführen, für alles, was aufgrund der Expansion der Märkte, der marktwirtschaftlichen kapitalistischen Produktionsweise an Logistik, an Rahmenbedingungen nötig wird. Also städtische Agglomerationen großen Ausmaßes verlangen. Kanalisation ist ja erst im 19. Jahrhundert im großen Maßstab eingeführt worden, kostet wahnsinnig Geld, sind Rahmenbedingungen, die notwendig werden. Medizinwesen, Ausbildungswesen, Wissenschaftsinstitutionen, Tod und Teufel. Man könnte noch sehr viel mehr bis hin zur Sozialarbeit und Sozialtransfers, die aus den Wechsellagen notwendig werden, wenn es nicht schwere innere Spannungen geben soll und so weiter. Also ein Riesenkonglomerat von Staatsaufgaben. Und was sind das? Das sind alles keine, auch wenn sie im Einzelfall, wenn es der Staat einkauft bei irgendwelchen Privatunternehmen, mögen es also wie gesagt auch in der Rüstungsindustrie als private Profite erscheinen, aber letztendlich sind es Geschäftskosten der Marktwirtschaft oder Geschäftskosten der kapitalistischen Produktionsweise, gesellschaftlicher Konsum. Und in dem Maße, wie das explodiert ist, hat sich das Problem eben des Staatskredits ergeben. Das heißt, der Staat konnte unmöglich, obwohl er, sagen wir, der Logik der Produktionsweise nach kein Unternehmer ist und damit also selber sein Geld auf dem Markt verdient, obwohl eben im Staatssozialismus in allen möglichen Mischformen der Staat durchaus auch immer wieder als Unternehmer aufgetreten ist. Das ist aber eigentlich schon eine Notmaßnahme. Aber im Normalfall und der Logik nach tritt er eigentlich nicht als Unternehmer auf. Ein Kredit aber, so sagt Marx im dritten Band des Kapitals, dient ja dazu, dass er von einem Geldkapital an ein fungierendes Kapital verliehen wird und dass die Zinsen eben bezahlt werden für diesen Kredit aus der realen kapitalproduktiven Produktion, die auch am Markt realisiert wird, dieses fungierenden Kapitals. Wenn der Staat aber den Kredit nun für gesellschaftlichen Konsum verwendet, dann ist diese Voraussetzung ja überhaupt nicht gegeben. Er muss also die Zinsen sich irgendwo herholen, und in dem Maße, wie natürlich der Staatskredit expandiert und schließlich geradezu explodiert im Laufe des 20. Jahrhunderts, weil eben anders aus den reellen Einnahmen des Staates, einzig und allein nämlich den Steuern, ist das gar nicht mehr finanzierbar, tut sich so etwas auf wie eine zweite Schranke, eine zweite Ebene dieser inneren Schranke des Kapitals, nämlich die Geschäftskosten der Produktionsweise drohen, ihren produktiven Kern zu überwuchern. Nicht? Das ist also ein Widerspruch, der ist einfach unlösbar. Nicht? Und es ist genauso unlösbar wie der Widerspruch, der sich aus dem inneren Selbstwiderspruch des industriellen Kapitals selber ergibt. Ja, ich mache jetzt gleich Schluss. Ich wollte nur sagen, zuletzt zu diesem Staatskredit. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass all die Tätigkeiten, die diesen gesellschaftlichen Konsum vermitteln, im Sinne des Kapitals unproduktive Arbeiten sind. Unabhängig davon, ob jetzt da was materiell hergestellt wird oder Sozialarbeit geleistet wird oder sonst was, im Sinne des Kapitals sind das logischerweise dann unproduktive Arbeiten. Man könnte also sagen, wir bekommen durch die dritte industrielle Revolution der Mikroelektronik eine Art Zangenbewegung. Auf der einen Seite schmilzt die tatsächlich wertproduktive Arbeit qua eben neuer Qualität der Rationalisierung ab. Es tritt diese absolute innere Schranke in Erscheinung. Auf der anderen Seite wird explodiert gleichzeitig die Notwendigkeit unproduktiver Arbeiten, finanziert durch einen Staatskredit. Und alles, worüber der Karl jetzt gesprochen hat und was die Globalisierung dann auch ausmacht, das ist sozusagen die Flucht nach vorn aller beteiligten Subjekte, einschließlich natürlich des Nationalstaats, sozusagen gewaltsam aus dieser Schere herauszukommen. Natürlich mit eben den entsprechenden, wie so schön heißt, sozialen Kosten und eben es auf die Zerreißprobe ankommen zu lassen, und zwar, weil einem gar nichts mehr anders übrig bleibt, jetzt kapitalistisch immanent gedacht. Was das Geld angeht, da muss ich noch eine kleine, das ist dann wirklich das letzte, Fußnote dazu machen, damit das überhaupt so weit kommen konnte, damit die innere Schranke sozusagen so weit rausgeschoben werden konnte und durch heute immer noch durch fiktives Kapital substituiert werden kann, das heißt durch Staatskredit und fiktive Werte, die aus dem spekulativen Prozess hervorgegangen sind, musste das Geld selber seiner Wertsubstanz verlustig gehen. Es ist nämlich so, der Karl hat vorhin gesagt, ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Eine objektive Wertaufbewahrungsfunktion, die gab es eigentlich nur bis zum Ersten Weltkrieg in der Form, dass das Geld selber reale Wertsubstanz hatte, nämlich durch das Gold und die Goldkonvertibilität aller Währungen. Das wirkliche Weltgeld damals, das war nicht das englische Pfund, obwohl England auf dem Weltmarkt die dominierende Stellung hatte bis zum Ersten Weltkrieg, sondern das wirkliche Weltgeld war das Gold. Und alle Währungen waren in Gold konvertibel, deswegen gab es auch keine Weltwährungskrisen und dergleichen. Und der Erste Weltkrieg, die industrialisierte Kriegführung, hat bereits dazu gezwungen, diese Verbindung zur realen Wertsubstanz des Geldes zu kappen, mit der Folge von diversen Hyperinflationen. Und Keynes mit seiner wunderbaren Krisenbewältigungstheorie hat das sozusagen, was man zunächst mal dachte, das wäre eine vorübergehende Maßnahme, hat das theoretisch legitimiert als grundsätzliche Vorgehensweise, um eben diese innere Schranke hinauszuschieben und qua Staatskredit diese Widersprüche erstmal auszuhebeln. Die letzte Bindung zum Gold, die gab es allerdings noch bis 1973, wenigstens indirekt, indem der Dollar, das war eben die Weltmachtfunktion der USA, auf dieser Ebene der Finanzmärkte als einzige Währung goldkonvertibel geblieben ist. Da war die Nabelschnur zur Wertsubstanz des Geldes sozusagen die letzte, und die wurde dann auch gekappt, weil es eben nicht mehr ging, weil eben vor Knox sich gelehrt hat, wie geschmolzen ist das Gold wie Schnee an der Sonne. Da musste also der Riegel vorgeschoben werden und das hieß, die Wertsubstanz des Geldes ist seitdem überhaupt nicht mehr Existenz. Es gibt keine objektive Wertaufbewahrungsfunktion mehr. Das ist nichts als Papier und elektronische Buchungsimpulse. Das heißt, in dem Moment oder in dem Maße, wie jemand das wirkt, wie das wirklich im großen Maßstab eingefordert wird, löst sich das Ganze in der Tat in Rauch auf. Will ich Schluss machen damit. Ich habe jetzt versucht, so eine grobe Skizze zu geben, die war wirklich sehr grob, auf dieser grundsätzlichen Ebene. Und ich denke, wenn wir jetzt in der Diskussion weitermachen, dann müssten wir versuchen, abgesehen von der Diskussion über diese grundsätzliche Ebene selber, diese Vermittlungen herzustellen zu dem, was jetzt als Globalisierung firmiert, was eben wie gesagt nichts weiter als diese Flucht nach vorn ist, was vor allem diese Ebene der Weltfinanzmärkte angeht, die ja wesentlich diese Globalisierung tragen und bestimmen. Ich glaube, dass man nur so, also ein bisschen mit einem gewissen Hintergrund, diese ganze Sache klären kann.